Anarke verrecke, Anarke verrecke, ist in aller Munde und steht an jeder Ecke. Türken, Araber und Griechen, ich kann diesen Abschaum nicht mehr riechen. Knoblauchfresser, Kebabfotzen, macht dass ihr wegkommt, ich bin euch zum Kotzen. Kanake verrecke, Kanake verrecke, wir bringen keinen Deutschen mehr zur Strecke. Ausländisches Mordgesindel und die Medien betreiben Schwindel. Ihr werdet keinen mehr abstechen, reiner Sonntag, wir werden nicht rächen. Kanake verrecke, Kanake verrecke, das gilt auch für dich, du bolschewistische Zecke. Lange genug haben wir euch ertragen, jetzt werden wir euch aus Deutschland jagen. Eure Verklebe ist nun endlich vorbei, zurück mit euch in die Walachei. Kanake verrecke, verfluchter Kanake, du bist nichts weiter als ein mieses Stück Kacke. Du bist das Letzte, du bist nur Dreck, du bist nur Abschaum, du musst hier weg. Kanake verrecke, nach Knoblauch stinken in irgendeiner Ecke. Kanake verrecke, Kanake verrecke, Kanake verrecke, Kanake verrecke, Kanake verrecke, Kanake verrecke.